1. Der Herr sprach zu Aaron, du, dein Sohn und dein Vaterlicher Stamm tragt die Verantwortung für Vergehen im Zusammenhang mit den Heiligen Dingen. Du und dein Sohn all ein Side Jedoch für die Verfallungen ihr Priesterlichen Pflichten verantwortlich. 2. Lass auch dein Bruder, den Stamm Levi, deinen Vaterlichen Stamm, zu dir kommen, damit sie sich dir anschließen und dir dienen, waren du und dein Sohn vor dem Offenbarung zelt dienst tun. 3. Sie sollen die Aufgaben erfüllen, die für deinen dienst und den des gesamten Zeltes notwendig sind. Es ist ihnen jedoch strengstens untersagt, sich den heiligen Geriten oder dem Alter zu nähern, da die Sonstigen Unduren tot zur Folge hat. Für sie sollen sich dir anschließen und all Aufgaben im Offenbarung zelt so den gesamten Dienst im Zelt verrichten. Ein Unbefugter darf sich jedoch nicht nähern. 5. Hingegen sollt den Dienst im Heiligtum und im Alter verrichten, zu verhindern, dass nicht Gottes Zorn über die Israeliten kommt. 6. Ich selbst habe ihr Bruder, die Leviten, aus der mit der Israeliten ausgewählt und sie euch als Gabe übergeben, damit sie dem Herrn geweiht sind und den Dienst im Offenbarung zelt verrichten. 7. Du und dein Sohn sollt ihr Priesteramt in allen Angelegenheiten des Alters und hinter dem Vorhang ausüben und dort dienst verrichten. Ich übergebe euch das Priestertum als einen euch geschenkten Dienst, jeder unbefugt, der sich nahert, soll jedoch mit dem Tod Bestraft werden. 8. Der Herr sprach zu Aaron, ich bestimm für dich, was von meinen Hebeopfen aufzubewahren ist. Von allen heiligen Gaben der Israeliten übergeb ich sie dir und deinen Sohnen als ihren Anteil, der euch dauerhaft zusteht. 9. Von den höchst heiligen Gaben, nachdem der zu verbrennen Tierlintfernt word, sollen dir folgen zustehen, als Speisopfer, Sundopfer und Schuldopfer, die sie mir als Sühne darbringen. Dies höchst heiligen Gaben gehören dir und deinen Sohnen. 10. Du sollst sie in einem heiligen Ort essen. Ne männliche Personen dürfen davon essen, denn sie gelten als heilig für dich. 11. Des Weiteren sollen dir von ihren übrigen Gaben, namlich von allen Schwingopfen der Israeliten, folgen zustehen, ich übergeb sie dir, deinen Sohnen und Tochtern als ein dauerhafter Abgabe. Jeder, der in deiner Familie rituell rein ist, darf davon essen. 12. Das Best vom All, vom Neuen Wein und vom Getreide, also das Erstklassige, das sie dem Herrn geben, habe ich dir zu gewiesen. 13. Die Erstfrucht von allem, was in ihrem Land wächst und das sie dem Herrn bringen, sollen dir gehören. Jeder, der in deiner Familie rituell rein ist, darf davon essen. 14. Als, was in Israel dem Herrn geweiht und somit unantastbar ist, soll dir gehören. 15. Al erstgeborenen Lebusen, die dem Herrn geweiht sind, seien es Menschen oder Tier, sollen dir gehören. Allerdings musst du die menschliche Erstgeburt freikaufen lassen und ebenso die Erstgeburt eins rituell unreinen Tiers. 16. Für den Freikauf sollst du ein Kind ab einem Monat alter Gemmes dem festgesetzten Wood von 5 Shekel nach dem Gewicht des Heiligtums freikaufen lassen. 17. Die Erstgeburt eins Reins, Schafs oder einer Siege darfst du hingegen nicht freikaufen, denn sie sind heilig. A Blatt sollst du in den Alter spritzen und a Fett als Rauchopfer verbrennen, das dem Herrn als Opfer von angenehmem Gericht dargebracht word. 18. Fleisch aber soll dir gehören, ebenso wie die Schwingbrust und der rechte Schenkel. 19. Al abgeben von den heiligen Gaben, die Israeliten dem Herrn als Hebeopfer darbringen, übergeb ich dir, deinen Sohnen und Tochtern als ein dauerhafter Zuteilung. Dies ist ein Uigebund des Salzes vor dem Herrn für dich und dein Nachkommen. 20. Der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Land keinen Land besitz als Erbe haben und keinen Anteil unter ihnen besitzen. Ich selbst bin dein Anteil und dein Erbesitz unter den Israeliten. 21. Den Sohnen Levi's Weiser ich jedoch alsenten in Israel als Erbteil zu, als Lohn für den Dienst. Den sie im Offenbarung zelt leisen. 22. Die Israeliten dürfen sich dem Offenbarungszelt fortan nicht mehr nahen, das sich sonst schuldig machen und sterben werden. 23. Vielmehr sollen die Leviten den Dienst am Offenbarungszelt verrichten und die Verantwortung für die Verge Hände anderen Trajan, Gemmes einer Uigen, für all Generationen Gultigen in Ordnung. Sie sollen jedoch keinen Landbesitz als Erbe unter den Israeliten besitzen. 24. Den ICH Weiser den Leviten die Zenten der Israeliten, die Siedem Herrn als Abgabe darbringen, als Erbteil zu. Aus diesem Grundhabe ICH an Jordnet, das Sie keinen Landbesitz als Erbe unter den Israeliten besitzen sollen. 25. Der Herr sprach folgendermaßen zu Mose, 26. Du sollst den Leviten sagen und Sie belehren, wenn von den Israeliten den Zenten erhaltet, den Ich uch als Abgabe von ihnen zum Erbteil zu gewiesen habe, dann sollt davon ein Abgabe für den Herrn entrichten, namlich ein Zentel des Zenten. 27. Dies your Abgabe word uch so angesehen werden, als wer es getrade vom Dreschplatz oder Ertrag von der Winepress. 28. Ebenso sollt Orcher von allen uch zustehenden Zenten, die von den Israeliten erhaltet, ein Abgabe für den Herrn entrichten. Dies für den Herrn bestimmt Abgabe sollt Aaron, dem Priester, aus Handigen. 29. Von allen uch erhaltenen Gaben must immer ein Abgabe für den Herrn entrichten und zwar das Beste von, als die ihm dazu bringend Heilig Gabe. 30. Sage ihnen, wenn das Beste von abgibt, wird es den Leviten so angesehen werden, als wer es Ertrag von Dreschplatz und Ertrag von der Winepress. 31. Dürft in jedem Ort essen, und your family, denn ist your Vergütung für euren Dienst am Offenbarungszelt. 32. Werdet deswegen kein Schuld auf euch laden, solange ihr das Beste von abgibt. So wordet die heiligen Gaben der Israeliten nicht entfeiligen und nicht sterben.